Nun vernehmen wir aber noch von einer anderen Form der Universitätsorganisation. Die Mitglieder der Gelehrtenanstalt gliederten sich nach Nationen. Welche Mitglieder? Die Professoren oder die Schüler oder beide Klassen? In Paris kamen ja Studenten und Lehrer aus allen Ländern der Christenheit zusammen. Ist es da nicht sehr natürlich und verständlich, wenn sich die Schüler aus einem bestimmten Lande oder Landstriche in der fremden Stadt eng aneinander schlossen, eine Nation bildeten? Aber die Quellen reden in dieser Nationenangelegenheit so dunkel und zurückhaltend, dass sich die relativistischen Forscher mit dem besten Willen über Ursprung und Alter dieser Nationeneinteilung nicht klar werden können, schon gar nicht darüber, welche Universitätsmitglieder denn eigentlich so eine Nation verkörperten. Selbst der von stupender Gelehrsamkeit strotzende Denifle, dem wir gründliche relativistische Quellenforschung über die Pariser Universität verdanken, muss betreffs der Entstehung dieser Nationen bekennen, da kein einziges Dokument darüber vorhanden ist, lassen sich nur Vermutungen aufstellen. Nach seiner Meinung, Seite 81, ist der eigentliche Grundstock der Anstalt, nämlich die Doktorenfakultäten, von den Nationen zu trennen. Das Verhältnis beider Organisationen zueinander bleibe jedoch unaufgeklärt. Die Quellen lassen hier verschiedene Deutungen zu. Sie erwecken einmal den Anschein, als hätten sich alle Fakultäten, das heißt Professoren und Studenten, in Nationen gegliedert. Das andere Mal scheint es, als hätte nur die Artistenfakultät Doktoren und Schüler das Prinzip der Nationeneinteilung gekannt. Immer aber ist einstimmig von 4 Nationen auf der Universität die Rede. Als solche werden genannt erstens die Gallier, das sind Franzosen, zu denen aber auch Italiener und Spanier zählten, zweitens die Engländer, später auch deutsche Nation genannt, drittens die Picarden, viertens die Normannen. Es fällt uns sofort auf, dass Picarden und Normannen, die ja auch Franzosen und Belgier waren, eigene Nationen gebildet haben sollen. Ferner fällt auf, dass die 4 Gruppen zuerst eigentlich nur Frankreich und dann England umfassten und alle übrigen Völker sich in die 4 Nationenfächer einfach einschachteln lassen mussten. Diese Nationeneinteilung ist gekünstelt, sagte Denifle mit Recht, denn ein Prinzip der Einteilung sei nicht zu ermitteln. Ich werde sogleich die Lösung dieses schweren Nationenrätsels verraten, muss vorher jedoch noch einige interessante Eigentümlichkeit der Universität zur Sprache bringen. Alle Mitglieder des Lehrkörpers waren geistlichen Standes. Selbst die mit zur Universität zählenden Schreiber und Buchhändler mussten wenigstens die sogenannten niederen Weihen empfangen haben. Wir ersehen daraus, in wessen Dienste diese gelehrte Anstalt stand: im Dienste der Kirche, das heißt der Priesterschaft und des Dogmas. Aber wohlgemerkt, nicht im Dienst der katholischen Universalkirche, die es im 14. Jahrhundert noch nicht gab. Der kirchliche Charakter der Anstalt wird auch noch daraus schön ersichtlich, dass berichtet wird, die Universität habe damals kein eigenes Schulgebäude besessen, die Vorlesungen seien in verschiedenen Klöstern von Paris gehalten worden. Weiter interessiert die Mitteilung, dass alle Kandidaten des Magistergrades eidlich versprechen mussten, alle philosophischen Fragen im Interesse des Glaubens zu lösen und die Geheimnisse der Korporation zu bewahren. Nachdem wir uns soweit über die Einrichtung der Pariser Universität orientiert haben, können wir zum eigentlichen Thema dieses Kapitels zurückkehren, zu der Idee des neuen universalen Dogmas. Warum treffen wir zu Beginn des 14. Jahrhunderts gerade zu Paris eine Anstalt, eine Universität, die sich als theologisch-dogmatisches Tribunal betätigt? Gewiss, in der grasbewachsenen Einöde am Tiber konnten zwar die Theologen nicht gut zusammenströmen, aber warum gerade in Paris? Auf die Spur leitet uns die vorher erwähnte Nationenorganisation der Pariser Anstalt. Es fiel auf, dass von den 4 Nationen 3 auf Frankreich entfielen. In der Vierzahl erscheint die englische Nation neben drei französischen wie ein Fremdkörper. Man gewinnt den Eindruck, als sei ursprünglich die Universität eine rein national-französische Angelegenheit gewesen. Theologen aus verschiedenen Landesteilen Frankreichs versammelten sich in Paris. Zu welchem Zwecke? Ohne Frage deshalb, um sich mit Gottes Gelahrtheit, das heißt mit dogmatischen Fragen und was alles damit zusammenhing, zu beschäftigen. Hätte nun damals bereits eine Universalkirche existiert, was nicht der Fall war, so hätte die Unterhaltung der Magister zweifellos dem universalen Dogma gegolten. Im Vorbeigehen bemerkt, dass die theologischen Professoren der Universität gleichzeitig auch als Lehrer wirkten, ist für das vorliegende Problem gleichgültig. Da es noch keine Universalkirche mit universalem Dogma gab, so kann sich die theologische Arbeit der in Paris Versammelten nur auf partikulare Dogmen, das heißt auf das Verschiedenartige im Dogma der Regionalkirchen bezogen haben. Französische Theologen werden sich nun nicht, oder doch wenigstens nicht zuerst und in der Hauptsache, mit irgendwelchen Glaubenssätzen fremder Nationen und deren Kirchen befasst haben, sondern mit national-französischen Dogmenproblemen. Nun bleibt nur noch ein kleiner Schritt zu tun, um die Situation zu gewahren, die zur Gründung der Pariser Universität geführt hat. Diesen Schritt ermöglicht uns aber die rätselhafte Organisation der Anstalt in Nationen. Aus den Nationen ersehen wir, dass es sich hinsichtlich dieser Nationen ursprünglich nur um französische Landschaften, also Regionen, gehandelt hat. Aus diesen Regionen Frankreichs kamen Theologen in Paris zusammen, zwecks Besprechung theologisch-dogmatischer Angelegenheiten. Die Tatsache, dass sich die Abgesandten in Paris sonderten, in Nationen, erklärt sich aus dem Umstande, dass sie nicht Abgesandte einer Universalkirche, sondern von einzelnen französischen Regionalkirchen waren. Einheitsbestrebungen der französischen Regionalkirchen, die Vereinheitlichung des Dogmas und der Hierarchie, haben zur Gründung einer zentralen Dogmenanstalt geführt, die dann bald zu einem Lehrinstitut zur Universität erweitert wurde, um das geschaffene Einheitsdogma angehenden Theologen zu übermitteln. Dass eine solche national-französische Anstalt zu Paris gegründet wurde, ergab sich aus der Bedeutung dieser Stadt.